Ich bin das Vertosum der schönen Welt, ja, ich. La la la la la la la la la. Hab mir die schönste Bestimmung der Welt mir erwählt. La la la la la la la la la. Ich bin der Cicero aller Barbiere, aller Barbiere. Und gratuliere mir selbst zum Glück, mir selbst zum Glück. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la la. Ich bin der glücklichste und der Geschick, bravo. La la la la la la la la la. Ich bin der glücklichste durch mein Geschick. Ich bin der glücklichste durch mein Geschick. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Alle Stunden, unbedingt von Kunden, bald hier bei Tor. So wie ich lebe, so wie ich lebe, gibt es kein schöneres Glück auf der Welt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hübsch und gesund macht das nur der Barbier, zugleich Köpf und Bär, für sie soll es sein. Hübsch und gesund macht das nur der Barbier, zugleich Köpf und Bär, für sie soll es sein. Und Akzidenzen gibt es die Fülle. Mit Herrn und Damen ganz in der Stille, mit jungen Damen, tra-la-la-la, la-la-la, mit alten Herren, tra-la-la-la, la-la-la. La, la, ich bin der Cicero aller Barbiere, aller Barbiere. Und gratuliere mir selbst zum Glück, mir selbst zum Glück. Man ruft mein Deutsch an mir, will mich bald dort passieren. Braven Baronen, Mädchen Matronen, bald heißt rasieren, bald rapportieren. Was ein Billett, dort adressieren, man ruft man Salzene, wie mich da dort hat, man ruft man Salzene, wie mich da dort hat, die Grafen Baronen, welche Matronen, nur die Billetten. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, zu viel, Baby, ihr Mann foltert mich zu viel, behaupt nicht, alles auf einmal, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Alles auf einmal, alles auf einmal, alles auf einmal, ich kann nicht mehr. Figaro, wie dort, Figaro, wie da, Figaro dort, Figaro da, Figaro dort, Figaro da, Figaro um, Figaro unten, Figaro hin, Figaro drin, alles auf jeden Weg, bin wieder Mr. Blink, wieder Faktor, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ich hab die schönste Kunze Welt, ich hab die schönste Kunze Welt, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ich hab die schönste Kunze Welt, ich hab die schönste Kunze Welt, ich bin das Faktotum unserer schönen Welt, ich bin das Faktotum unserer schönen Welt, der schönen Welt.